gezählt und wir verbinden all die Kleinigkeiten, bevor sie uns entschwinden. Halt was hoch in die Luft, sieh mir nach, als wär ich Luft. Sieh mir nach und fass den Augenblick zusammen. Zwischen uns ist eine Landschaft, frischer Grün, dunkle Seelenverwandtschaft. Trag die Zeit vor mir hin, vor mir voraus und hinterher. Wo ich ankomm, will ich dir zeigen, soll's sein. Sonne scheint auf deinen Rücken, vor dir regnet's. Es ist nur hier und jetzt eine einmalige Begegnung. An meinen Enden findest du Gold, ich hätte das so gut nicht gewollt, ich hätte das so gut gar nicht wirklich wollen können. Zwischen uns ist deine Landschaft, glänzend vom Regen und ein Gefühl, das keine Hand schafft. Folg dem Blick, fahr hinterher, verlier die Zeit, verlier dich mehr, verlier dich mehr, verlier dich mehr.